Im Jahr 321 wurde der Sonntag zum Feiertag. Zuvor heiligten die ersten Christen genau wie die Juden den Sabbat. Doch vor rund 1700 Jahren erklärte Kaiser Konstantin den siebten Tag der Woche zum Tag des Herrn. Dass dies auch für die damals im Römischen Reich sehr zahlreichen Anhänger des Sonnengottes Mithras der heilige Tag war, das traf sich gut, denn so konnte Konstantin gleich zwei wichtigen Religionen einen Gefallen tun. Er verfügte: Alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Der Sonntag ist also ab jetzt Feiertag und im Mittelalter herrscht Pflicht zum Gottesdienst. Wer an diesem Tag arbeitet, der begeht Sonntagsfrevel. Das gefährdet klar das Seelenheil. Schon mit Martin Luther wird der Sonntag jedoch im 16. Jahrhundert zu einem Tag, an dem nicht mehr nur der Gottesdienst wichtig ist, sondern nun ganz explizit auch die Pflege der Gemeinschaft und die Erholung. Am Sonntag will man Süße mit mir sehen. Aber mit fröhlichem Segeln hatte das damals natürlich nicht unbedingt etwas zu tun. Vielmehr zwängen im 19. Jahrhundert in der Spätromantik und in der Biedermeierzeit ziemlich festgefügte Rituale den Sonntag ins Korsett. Landpartien werden nur in feinsten Kleidern unternommen. Literatur, Musik und Malerei inszenieren die sonntägliche Idylle, fast als würde nun das feine Fröhlichsein am Sonntag zur Pflicht erklärt. In den Gottesdienst geht man zwar noch, doch wird das kirchliche Ritual mehr und mehr in die weltliche Inszenierung des Feiertags eingebaut. Gleichzeitig müssen aber in der Industrialisierung immer mehr Menschen auch sonntags arbeiten. Die Öfen müssen heiß bleiben, die Maschinen rund um die Uhr Tag für Tag weiterlaufen, sagen die ersten Besitzer der Fabriken. Und dagegen wenden sich nun nicht nur die Kirchen, sondern jetzt auch die Gewerkschaften. Beide kämpfen seitdem gemeinsam für den Sonntag als Ruhetag und das auch weiterhin. Obwohl die Menschen in Europa seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der sogenannten Freizeitgesellschaft leben, also statistisch gesehen immer mehr Zeit für Ausflüge, Fußballturniere oder auch das Autowaschen haben und durchaus auch montags segeln gehen könnten. In den Gottesdienst gehen derweil nur noch wenige und wenn, dann meist an Weihnachten, egal ob der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt.